Vom 3. bis zum 5. Juni berichteten die ausländischen Medien über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die amerikanische Nachrichtenagentur UPI, die japanische Kyodo, die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands, Nachrichten über die Vorortanleitungen und die Internet-Homepages der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan, des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, des nationalen Zuzi-Ideologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit ihrem Hauptsitz in Nigeria meldeten, dass Kim Jong-un den Mineralwasserbetrieb Gangso besucht hatte. Und die deutsche Internet-Homepage brachte auch die Nachricht darüber, dass er den Testschuss einer ballistischen Rakete, die mit dem präzisen Fernlenkungssystem ausgestattet ist, geleitet hatte. Auf den Internet-Homepages erschienen die Fotos von Kim Jong-un.